Nummer 5. Sie hören eine Werbung für Seminare gegen Flugangst. Es gibt Seminare gegen Flugangst. Auf den großen Flughäfen Frankfurt, München und Stuttgart werden sie im Auftrag der größten Fluggesellschaften veranstaltet. Sie finden an 2 Tagen, und zwar immer am Wochenende, statt. Die Seminare werden von einem Diplompsychologen und einem Piloten durchgeführt. Es werden verschiedene technische Dinge erklärt, aber man lernt auch effektive Atem- und Entspannungsübungen. Am Ende des Seminars gibt es einen Trainingsflug. Bei gutem Wetter sogar einen Alpenrundflug. Alles zusammen kostet 790 Euro. Anmelden können Sie sich unter der Telefonnummer 069 67 80 95 oder direkt am Flughafen.